König Wenzel ist inzwischen dem Städtebund selber beigetreten, lässt aber seine Bundesgenossen 1388 bei neuen Unruhen in Süddeutschland im Stich. Als die Städte dann geschlagen sind, sitzt der König glücklich zwischen zwei Stühlen. Die Städte erliegen den Ritterbünden infolge der ewigen Mängel städtischer Demokratien, die auch in großen Augenblicken ihrer Geschichte über kleinliche Selbstsucht nicht hinauskommen können. Einzeln zum Kampfe gestellt werden sie einzeln geschlagen. Die Nürnberger und Esslinger erliegen Eberhard dem Greiner von Württemberg in der heißen Schlacht von Döffingen 1388, in der Ulrich von Württemberg, der Sohn des Greiners, fällt. Am Rhein aber besiegt Ruprecht von der Pfalz den Rheinischen Bund bei Worms und die Frankfurter unterliegen 1389 vor den Toren ihrer Stadt bei Eschborn. Im Frieden von Eger 1389 wird den Städtern die Aufnahme von Pfahlbürgern verboten. Zugleich wird mit der Verkündung eines Landfriedens ein Verbot aller Bünde der Städter sowohl wie der Ritter erlassen. Zur Wahrung des Friedens wird ein Neunerkollegium eingesetzt, in dem der König nur noch eine Art von Schiedsrichter oder Beschwichtigungshofrat darstellt. Er hat aufgehört, der alleinige Friedensstifter und Friedenswahrer zu sein. Wenzel aber kehrt als ein im Kern gebrochener Mann, über dessen Absetzung man bereits redet, in seine Heimat zurück. Durch den Tod Ludwigs von Ungarn wurde im Jahre 1382 das gewaltige ungarische Erbe verfügbar, mit dem seit 1370 auch die Krone von Polen verbunden war. Der Erbfall geschieht zu einer Zeit, da Sigmund und Maria, Bräutigam und Braut, noch unmündig sind, während die Königswitwe, eine leidenschaftliche Bosnierin, den Luxemburger ausschalten will. Es gelingt ihr, mit der polnischen Krone ihre andere Tochter krönen zu lassen. Bald darauf wird diese veranlasst, den Litauer Władysław Jagiello zu heiraten, wodurch sich eine gefährliche Zusammenballung der Macht von Litauen und Polen ergibt, die dem deutschen Ritterorden zum Verhängnis wird. Der Habsburger Wilhelm ist als Bräutigam der jungen Hedwig zum Schaden des Reiches durch den Litauer verdrängt worden. Im Osten macht sich fortan eine deutschfeindliche Bewegung geltend. Sigmund kann sich in Ungarn erst durch mehrere Feldzüge durchsetzen, wobei er seine Braut Maria aus der Hand von Aufständischen befreien muss, während ihre Mutter, die Ränkestifterin Elisabeth, vom Adel ermordet wird. Aber es ist nicht mehr das Großungarische Reich, das er erwirbt. Die Woiwoden der Moldau und Walachei lösen ihre Abhängigkeit, die Polen haben Rotrussland mit Lemberg in ihre Hand gebracht und im Süden erleiden die Serben 1389 gegen die Türken, die 1368 in Europa Fuß gefasst haben, eine vernichtende Niederlage. Sigmund kostet der Kampf um Ungarn schweres Geld, er muss die Marken an seine Vettern Jobs und Prokop verpfänden. Ein schwerer Schlag ist es für ihn, dass seine Gattin Maria schon 1395, er ist 25 Jahre alt, stirbt. Bald darauf zieht der König in Kreuzzugsstimmung mit stattlichem Ritterheer gegen die Türken, auch von 6000 Franzosen unterstützt, die aber durch ihr anmaßendes Auftreten mehr Schaden als Nutzen bringen. Die Osmanen greifen das Kreuzheer mit überlegenen Kräften an und besiegen es 1396 völlig bei Nikopolis. Sigmund kann sich nur mit Hilfe des Burggrafen von Nürnberg auf ein Schiff retten und so dem Untergang seines Heeres entrinnen. Auf weitem Umwege über den Bosporus ist er in sein Reich entkommen. Aber auch in Ungarn hat er durch die Unbotmäßigkeit des Adels schlechte Zeiten durchzumachen. Im Jahre 1401 sitzt er monatelang als Gefangener in der Ofener Burg und im Schlosse Visegrad. In Zara lässt sich der Anjou Ladislaus von Neapel zum König krönen, wird aber von dem wieder zu Kräften kommenden Sigmund aus dem Felde geschlagen. Was ist inzwischen in Deutschland geschehen? Wenzel erscheint hier fast gar nicht mehr. Seine Lebenskraft erschlafft bedenklich, er ergibt sich in Böhmen Ausschweifungen, besonders auch der Trunksucht. Er wird ein Spielball der Intrigen seiner eigenen Verwandten und des übermütigen böhmischen Adels. Immer mehr macht sich eine Adelsanarchie geltend, der unselige Nährboden für den Hussitensturm, der, kein Menschenalter später, zum Unglück vor allem der deutschen Böhmens über das Land hinweg brauste. Der König ist mit dem Erzbischof von Prag, Johann von Jenzenstein, verfeindet. Er lässt, als dieser seine Ratgeber in den Bann tut, den Kirchenfürsten festnehmen und in einem seiner furchtbaren Wutanfälle 1393 den Generalvikar Johann von Pomuk foltern und in die Moldau werfen. Dem nun gegründeten Herrenbund schließt sich der tückische und geldgierige Jobst an und verbündet sich mit Albrecht III. Von Österreich und Wilhelm von Meißen. Der König wird 1394 im Kloster Beraun von seinen Gegnern gefangen genommen und nach Österreich verschleppt. Das Eingreifen seines Bruders Johann von Görlitz und seines Vetters Prokop rettet den Bedrängten, der nun den verräterischen Jobst auf dem Karlstein gefangen setzen lässt. Aber der unverträgliche König verfeindet sich auch mit dem anständigsten seiner Verwandten, Johann von Görlitz, der bald darauf, wie man behauptet hat, am Gift gestorben ist. Als Vermittler von Wenzel bevollmächtigt, arbeitet Siegmund insgeheim am Sturze seines Bruders, während Wenzel die Hilfe des falschen Jobst anstreben muss. Während so die Kaiserfamilie sich in widerlichen Machtkämpfen verzehrt, wächst unter den Kurfürsten die Erbitterung hoch. Schon 1397 versucht man, einen Reichsverweser einzusetzen. Man braucht in dem Gestrüpp von Selbstsucht, in der inneren Friedlosigkeit und dem Schisma doch noch einen Kaiser. Wenzel erscheint besorgt im Reiche und sucht seinen Halt an den Städten, unterhandelt dann in Frankreich über die Beilegung des Schismas, ohne damit seine erschütterte Stellung in Deutschland wiederherstellen zu können. Seine Zeit ist abgelaufen. Der Mainzer, der Kölner und der Pfälzer schließen 1399 den Bund von Boppard ab, zu dem alsbald der Nürnberger, der Thüringer, der Kurfürst von Sachsen und der von Trier stoßen. Man beschließt, Wenzel der Königswürde zu entkleiden. Auf dem Reichstag vorgeladen erscheint er nicht, auch nicht in Oberlahnstein im Augusten 1400. Die rheinischen Kurfürsten beschließen am 20. August zu Rense die Absetzung Wenzels als eines versäumlichen, entbehrlichen Entgliederer des Reiches. Unter den 7 Vergehen, die ihm vorgehalten werden, ist die Preisgabe von Reichsbesitz, da er 1395 an Gian Galeazzo Visconti die Herzogswürde verlieh. Gewiss hatten die Kurfürsten seit ihrem Bestehen Saboteure der Gewalt des Reichsoberhauptes nicht das geringste moralische Recht, einen König wegen Versäumnissen am Reiche abzusetzen, so beispiellos freilich die Unfähigkeit, ja Unwürdigkeit Wenzels auch war.